Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Auf Hiddensee wird nach einer kalten Winternacht ein Toter im Schnee gefunden. Die Feuerwehr hat einen Notruf gespeichert. Der Stralsunder Kommissar Plessow reist vom Festland auf die Ostseeinsel, um erste Ermittlungen aufzunehmen. Mein Hund ist umgebracht worden. Gestern oder vorgestern. Mal langsam. Wollen Sie eine Anzeige erstatten? Selbstverständlich will ich eine Anzeige erstatten. Der Hund hat damals über 1000 Mark gekostet. Damals ist sein weiter Begriff, will ich mal sagen. DDR-Mark oder D-Mark? D-Mark, natürlich. Natürlich ist das natürlich nicht. Name? Carlos von Hinrichshof. Sie sind adelig? Wieso ich? Wessen Name wollen Sie wissen? Ihren natürlich. Hier steht 1 Punkt. Name des anzeigeerstattenden Bürgers. Also Ihrer. Ich sagte es bereits, Heiner Böning. Böning. Vorname Heiner. Mit AI oder mit EI? Und wie schreibt sich Böning, wie man spricht? Bertha, Ölkrise, Nordpol, Ida, Nordpol, Gustav. Oh mein Gott, das ist doch ganz egal. Bertha, Olaf, Emil, Heinrich, Nordpol, Ida, Nordpol, Gustav. Heiner mit EI. Wohnhaft? 18565 Fitte in den Dünen 12. Geboren? Ja. Wann und wo? 19.06.1944 in Wuppertal. Was hat das alles mit meinem Hund zu tun? Gegen wen wollen Sie denn Anzeige erstatten? Gegen den Mörder meines Hundes. Name? Vorname? Wie bitte? Na, wie heißt der Mörder Ihres Hundes? Woher soll ich das wissen? Also gegen Unbekannt. Woher soll ich das wissen? Vielleicht war es einer der Nachbarn. Das ist ja wohl nicht unbekannt. Haben Sie jemanden in Verdacht? Natürlich nicht. Wo waren Sie zu der fraglichen Zeit? Zu welcher fraglichen Zeit? Als Ihnen Ihr Hund, ich will mal so sagen, ums Leben kam. Er ist ermordet worden. Das müssen wir erst prüfen. Also, wo waren Sie zu der fraglichen Zeit? Ich war auf Rügen. Ich hatte Besorgungen zu machen. Besorgungen? Und wo war der Hund zu der fraglichen Zeit? Wo hielt sich der Hund auf? In seiner Hundehütte und soweit die Kette reicht. Bei dieser Kälte lassen Sie Ihren Hund draußen, während Sie seelenlos Besorgung auf Land machen? Seelenlos habe ich keine Besorgungen gemacht. Sie meinten sicher seelenruhig. Es ist ein Husky. Ein Husky. Aha. Also nun ja, die sind ja wohl einiges gewöhnt, die Huskys. Aber kein Gift. Ein toter Hund. Kriminalhörspiel von Werner Buß. Bei der Kälte schickt man keinen Hund vor die Tür, will ich mal sagen. Schon gar nicht so spät am Tag. Sie werden gleich sehen. Woher wissen Sie, dass er, ich will mal so sagen, vergiftet ist? Das sieht man, sagt die Tierärztin. Aha. Die Tierärzte, die haben Sie also schon geholt. Wer macht denn sowas? Den Tierarzt holen. Hunde vergiften. Das ist eine Kälte draußen, Inge. Das kann ich dir sagen. Dann kommt noch einer, der will, dass ich den Mörder seines Hundes fange. Kannst du dir das vorstellen, Inge? Ich hätte es ja beinahe nicht mehr zu KLs geschafft. Wer kommt denn auf den Gedanken, Hunde umzubringen? Ich will heute nur Käse auf die Schnittchen. Die Salami, die du gestern gekauft hast, schmeckt nicht so richtig. Jedenfalls nicht nach Salami, will ich mal sagen. Auch die Gewürzgurken von Kühne, ich weiß nicht. Setz dein Hintern doch nochmal aufs Rad und fahr nach Kloster. Da haben sie Spreewälder. Das ist doch ganz was anderes. Ansonsten ist alles in Ordnung. Scheißkälte. Bei Fitte. Los, steigt ein. Ja. Hast schon gehört, Ole? Auf der Insel ist ein Mann im Schilf gefunden worden. Erfroren. Sie haben ihn die ganze Nacht gesucht. Die armen Schweine, bei dieser Kälte die ganze Nacht einen Mann suchen. Wer war's denn, Martin? Einer von der Insel? Keine Ahnung. Ein gewisser Franz Reimann. Was? Mhm. Franz Reimann? Irrst du dich nicht? Wieso? Kennst du den etwa? Nee, warte mal. Scheiße, dass ich ihn weggeschmissen habe. Was denn weggeschmissen? Einen Brief, Mann. Gott sei Dank haben wir schlampige Putzen. Ah, da haben wir ihn ja. Ist gestern mit der Post angekommen, an mich persönlich adressiert. Man kann sich nur wundern, woher die Menschen unsere Namen kennen. Ich bin noch nie bei Gottschalk aufgetreten. Natürlich anonym, der schrieb. Hör mal, kümmert euch mal um Franz Reimann. Ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Computerausdruck. Sowas landet bei mir doch mit einem lässigen Schwung im Papierkorb. Krieg was raus über diesen Reimann. Ich fahr mal vorsichtshalber rüber. Ich will mal so sagen, Kollege Plesso. Um 3 Uhr in der Nacht hat der Herr Reimann die 112 angerufen und gesagt, er habe sich verirrt, die Orientierung verloren. Er sei irgendwo im Schilf gelandet. Seiner Meinung nach irgendwo in der Nähe von Fitte. Die Feuerwehr ist sogar ausgerückt, ihn zu suchen. Aber sie haben ihn nicht gefunden. Ist er hier auch nicht in der Nähe von Fitte? Man hat sogar Hubschrauber geschickt. Gefunden hat ihn aber Lennart Gottschalk, als er heute früh mit seinem Hund rausging. Er hat ein Fahrrad im Schnee liegen sehen und ist der Spur nach. Erst hat sein Hund versucht, ihn rauszuziehen, aber er hat es nicht ganz geschafft. Dann hat Lennart uns angerufen. Aber es war schon nichts mehr zu machen. Ist ja auch viel zu kalt, will ich mal sagen. Der Reimann hatte alles bei sich. Ausweis, Bargeld, Kreditkarten, Schlüssel. Gemeldet ist er hier auf der Insel und in Hamburg. Ich kannte ihn nur vom Sehen, will ich mal sagen. Das ist Frau Morgner aus Bergen. Sie leitet den Einsatz. Seit wann mischen sich die Herren vom 1. Kommissariat aus Stralsund in unsere Routinefälle? Ein Unglücksfall im Schnee. Plesso, ich misch mich nicht in Ihre Arbeit ein. Es ist nur möglich, dass uns der Herr Reimann interessiert. Nichts Genaues weiß man noch nicht. Sagen wir, es handelt sich um reine Neugier. Haben Sie irgendwas Besonderes entdeckt? Irgendwelche Spuren? Was für Spuren? Hier ist alles zertrampelt. Die Leute von der Feuerwehr können ja nicht fliegen. Und sie mussten ihn schließlich da rausziehen. Wer hat den Tod festgestellt? Der Inselarzt. Den hatte die Feuerwehr mitgebracht. Übrigens, seine Hose ist zerrissen und er hat eine Fleischwunde am Bein. Wahrscheinlich war das der Hund. Wir bringen Reimann natürlich in die Gerichtsmedizin. War der Reimann betrunken, als er die 112 anrief? Das will ich doch meinen. Einer, der nicht weiß, wo er ist, will ich mal sagen. Also jetzt, wo ich Sie so reden höre, fällt mir auf, dass er leise gesprochen hat. Wie meinen Sie das? Ich weiß nicht. Als ob er nicht wollte, dass jemand mithört. Soll ich Ihnen die Aufzeichnung des Telefongesprächs kopieren lassen? Das wäre nicht schlecht. Haben Sie sein Telefon, Kollegin? Morgner ist mein Name. Sein Telefon, ja. Er muss es verloren haben. Wir werden es suchen. Na, tun Sie das. Ich werde zuerst mit dem Mann reden, der den Toten gefunden hat. Wie heißt er nochmal? Gottschalk, Lennart. Soll ich mitkommen? Nein, hören Sie sich um, wo sich der Herr Reimann möglicherweise betrunken haben kann. Da kommt im Winter nicht viel in Frage, will ich mal sagen. Na, umso besser für Sie. Er wohnte auch hier in der Heide, einen knappen Kilometer von hier. Aber er war oft über Land, hatte keinen Hund, die arme Sau. Wie bitte? Mit Hund hätte er sich auch im Suff nicht verirrt. Sie haben also das Fahrrad gefunden? Nein, Rico hat es gefunden. Rico? Mein Rottweiler. Ich wäre da gar nicht hin. Der Schnee ist viel zu tief. Seit Jahren hatten wir nicht so viel und so lange Schnee. Ich habe Rico gerufen, aber er kam nicht. Also bin ich hingestapft und dann sah ich die Spuren im Schnee. Spuren? Mehrzahl? Zwei Füße. Der Mann war ja nicht einbeinig. Es war also nur eine Spur. Puh, wenn Sie so wollen. Irgendetwas Besonderes? Zickzacklinie oder sowas? Ich habe nicht darauf geachtet. Ich verstehe nicht, warum er nicht wieder rausgekommen ist, nachdem er eingebrochen war. Und da war keine andere Spur als seine. Mann, ich habe einen Toten im Schilf gesehen und ich bin kein Bulle. Ich habe die 112 gerufen und auf die Jungs von der Feuerwehr gewartet. Die aus Neuendorf waren nach 10 Minuten da. Rico hat jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt von der ganzen Aufregung. Sehen Sie ihn sich mal an. Er sagt weder Mu noch Mev. Ganz da hinten, wo der Leuchtturm steht, wo das weite Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und dort. Sie sind Klaus Wagner, richtig? Nennen Sie mich Sprotte. Und du? Auf meinen Namen und auf Sie reagiere ich nicht mehr. Da denke ich immer, ein Fremder ist gemeint. In Ordnung, Sprotte. Reimann war gestern Abend bei dir? Ja, eher heute Nacht. Er kam gegen 23:30, setzte sich an den Tresen und bestellte einen Wodka nach dem anderen. Wodka, Wodka, Wodka, nichts anderes. Der hatte richtig vor, sich die Kante zu geben, das merkte man gleich. Macht er das öfter? In der Regel trinkt er eine Apfelschorle, vielleicht mal ein Bier. Aber gestern trug er einen Groll in sich, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, du musst mich der Fairness halber aber auch duzen. Ich heiße Ole. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich die Polizei duze? Nee, nee. Was denn für ein Groll? Ja, Wut im Bauch, sowas. Sprotte hat er immer wieder gesagt, du hast nur Feinde, immer wieder. Und geschluckt, geschluckt, geschluckt. Und er war allein? Ja, als er reinkam, war er ganz und gar nicht mehr allein, wie man so schön sagt. Der hatte vorher schon etliches getankt. Aber es war keiner mit ihm, falls Sie das meinen. Und sonst? Wer war außer ihm hier? Ein Ehepaar? Hausgäste. Die hatten aber schon bezahlt, als er reinkam. Und dann noch zwei vom Nationalparkhaus, Hampel und Pampel nennen wir die. Keine Ahnung, wie die richtig heißen. Alles friedlich. Die sind gegen eins aufgebrochen wie zivilisierte Menschen. Reimann ist als letzter raus, nehme ich an. Ja, ich wollte ihn gar nicht gehen lassen. Ich wollte, dass er hier pennt. Um die Zeit sind fast alle Zimmer frei, aber er markierte den Maxen. Hat er was gesagt? Nur Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn? Ja, was weiß ich, dass er irgendjemanden was nicht durchgehen lassen wollte. Ja, so ein Mist. Dabei kam er kaum aufs Fahrrad. Aber nach 48 Versuchen fuhr er dann einigermaßen sicher weg und ich war beruhigt und schließlich auch müde. Wann ist er denn hier weg, der Herr Reimann? 2:30. Ach. Ich notiere, wann ich abschließe, von wegen der Polizei. Man kann ja nie wissen, wie man sieht. Und nach Franz habe ich abgeschlossen. Dürft ihr überhaupt so lange aufnehmen? Tja, wer auf dem Amt fragt, der hat schon verloren. Kann ich bei Ihnen wohnen? Du, wenn der Staat sich das leisten kann. Der Staat sind Sie. Ja, schön zu erfahren. Also dann können Sie es sich leisten. Weißt du was für diesen Franz Reimann? Kannst du mir was sagen? Ich gebe nichts auf Gerüchte, also trete ich dir auch nicht breit. Ach, die Gerüchte sind doch schon breit getreten wie Kuhscheiße auf einer Hauptstraße. Frau Kruschke, was die Bürgermeisterin es meint, man soll jetzt nicht noch im Leben von dem unglücklich aus demselben geschiedenen Herrn Reimann rumstochern. Ach, das ist ja interessant. Ich glaube nicht, dass Sie da rein dürfen ins Haus. Er wird ja wohl eine Familie haben, der Herr Reimann. Sie haben nämlich keinen Durchsuchungsbefehl, will ich mal sagen. Ist sie denn zu Ihnen gekommen, die Frau Kruschke? Selbstverständlich. Eine Bürgermeisterin hat ja auch eine Verpflichtung ihren Bürgern gegenüber, will ich mal sagen. Ein Bürgermeister ist der Bürgermeister der Bürger. Die Bürger sind nicht die Bürger des Bürgermeisters. Das wollte ich mal sagen. Das habe ich nicht verstanden. Ich erkläre es Ihnen mal an einem warmen Sommerabend nach Sonnenuntergang. Da pflege ich zur Hochform aufzulaufen. Ich komme schon allein zurecht, wenn Sie mir nur das Haus zeigen. Wo kommen wir denn hin, wenn wir so misstrauisch sind? Sogar schon gegen Tote. gegen den Herrn Reimann liegt doch nichts vor, oder? Ich bin Beamter und mein oberster Dienstherr, der Bundesinnenminister, geht davon aus, dass alle Bürger so lange verdächtig sind, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das hat er gesagt? Da können Sie Gift drauf nehmen, Hübner. Ist das Reimanns Haus? Nehme ich an, will ich mal sagen. Da steht ja auch dran. Nichts, niemand da. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal nach dem Rechten sehen. Sie werden Schwierigkeiten bekommen, Herr Hauptkommissar Plesso. Das will ich mal sagen. Komisch. Vielleicht gibt's noch eine Tür. Hier sind ja auch Fußspuren. Hey, Hübner, jetzt latschen Sie doch nicht über die Spuren. Machen Sie sich gefälligst eine eigene. Man kann nie wissen. Sie sind aber sehr misstrauisch, will ich mal sagen. Was sagt uns das? Ein großes Schlüsselbund. 10 Schlüssel. Aber weder für die Vorder- noch für die Hintertür gibt's einen passenden. Na sowas. Vielleicht hat er den Schlüssel irgendwo deponiert. Fällt Ihnen nichts auf? Dafür werden Sie doch bezahlt. Richtig, Hübner. Wofür Sie bezahlt werden, muss man erst noch rauskriegen. Das Schloss ist ja neu. Und das sehen Sie so einfach? Wann hat es zuletzt geschneit? Vielleicht vor einer halben Woche. Wenn Sie Ihren Blick demütig auf den weggefegten Schnee richten, was sehen Sie da, Hübner? Was sehen wir denn da? Bohrspäne, mit dem Schnee weggefegt. Dafür muss man schon einen besonderen Blick haben, will ich mal sagen. Von Gerüchten über Reimann haben Sie natürlich auch nichts gehört. Und wenn, würden Sie sie auch nicht breittreten. Liege ich da richtig? Genau, will ich mal sagen. Wir werden heute nicht hier einbrechen. Das zu Ihrer Beruhigung, Kollege. Sind Sie in der Lage, rauszukriegen, welcher Schlüsseldienst die Schlösser bei Reimann eingebaut hat? Das können sehr viele gewesen sein, will ich mal sagen. Mal sagen, ich weiß. Deswegen sollen Sie es ja auch rauskriegen. Da haben Sie aber Glück. Ich sollte schon seit einer Stunde beim Landrat sein. Glück gehört zum Beruf, Frau Kruschke. Sie waren bei Hübner, haben Sie deswegen beim Landrat abgesagt? Ich schaue immer mal bei Hübner rein. Er erfährt immer ein bisschen früher als ich, was auf der Insel los ist. Was liegt Ihnen denn daran, dass man nicht im Leben des Herrn Reimann herumstochert? Das war doch Ihr Ausdruck, rumstochern. Ach, das hat Hübner so interpretiert. Ich habe ihn nur gefragt, ob gegen Reimann was vorliegt. Und wenn, dann ist es ja wohl leider zu spät, da noch rumzubohren. Wie gut kannten Sie Reimann? Wann kennt man schon einen Menschen? Wir besuchten uns, tranken den einen oder anderen Kaffee zusammen, gingen hin und wieder essen. Die Frau Bürgermeisterin und ein Zugezogener, ich könnte mir vorstellen... Na ja, kann ja sein, dass Sie da in Stralsund noch im 19. Jahrhundert befindlich sind. Da mögen Sie recht haben, Stralsund ist eine Kleinstadt. Was hat er denn gemacht, der Reimann, beruflich, meine ich? Finanzdienstleistungen. Er betreibt unter anderem als Geschäftsführer einen Windpark bei Bad Doberan. Hatten Sie in irgendeiner Art mit ihm zu tun? Welcher Art? Und was ginge Sie das an? Nun ja. Sehen Sie, die Gemeinde braucht jeden Cent. Wir stehen tief in den roten Zahlen. Wir sind Teil des Nationalparks. Wir müssten die Übernachtungskapazität in der Saison erhöhen. Aber wir können nicht bauen. Wir können kein Bauland mehr erschließen, obwohl wir davon eine Menge haben. Ich würde gerne eine Kurklinik herholen, die auch hier ihre Steuern abführt. Und das haben Sie mit Reimann gesponnen, wie Sie sagen. Sie sagen es, gesponnen. Ach, Herr... Wie war Ihr Name? Plesso. Der Mann ist tot. Es war ein tragischer Unglücksfall. Es war doch ein Unglücksfall, oder? Wann haben Sie Reimann das letzte Mal gesehen? Ich. Ja, Sie. Das ist doch eine einfache Frage. Gestern Abend war er bei mir, zu Hause. Er hat ein paar Schnäpse getrunken. Dann ist er gegangen. Sie hatten Schnäpse zu Hause? Oder hat Reimann Schnaps mitgebracht? Er hat welchen mitgebracht. Aber ich habe auch immer einen Trinkbaren im Haus. Wann ist er denn gegangen? Boah, keine Ahnung. Gegen 10? Hatte Reimann schon vorher was getrunken? Kann sein. Er war nicht besonders gut drauf, seit er von Land zurück war. Wissen Sie den Grund? Er lebt in Scheidung. Vielleicht hing es damit zusammen. Wie lange war er denn weg? Von Ende voriger Woche bis vorgestern, wenn ich mich nicht täusche. Wohin ist er gegangen, nachdem er sich von Ihnen verabschiedet hatte? Zu Sprotte, nehme ich an. Er war doch bei Sprotte. Hatte Reimann Feinde hier auf der Insel? Woher soll ich das wissen? Jemand, der meint, man würde sein blaues Wunder erleben, wenn man mal hinter die Fassade guckt. Sein blaues Wunder? Wie ist das gemeint? Ja, woher soll ich das wissen? Haben Sie Feinde? Bleiben Sie länger hier, Herr Plesso? Solange man mir nicht alles sagt, werde ich wohl bleiben müssen. Hast du eine Minute Zeit, Mann? Was ist denn, Lennart? Das mit dem Hund geht mir nicht aus dem Kopf. Was für ein Hund, Lennart? Der Böningshund natürlich. Bist du taub? Eher nicht, will ich mal sagen. Da kriegt man es doch mit der Angst zu tun. Wer macht denn sowas? Das habe ich Inge auch gefragt. Und, was hat sie geantwortet? Keine Ahnung. Ich habe nicht hingehört, war beim Abendbrotessen. Weißt du schon, wer es war? Wer was? Der den Hund. Lass mich doch mit dem Ski zufrieden. Ich habe eine Menge Papierkram wegen der Feuerwehr und dem Totendarmbotten, will ich mal sagen. Es geht mir nicht aus dem Kopf, Mann. Wollte etwa jemand den Böning ans Leder? Quatsch, der war noch zu der fraglichen Zeit über Land. Über Land, sagst du? Ja, was fragst du mir denn hier Löcher in dem Bauch? Ich mach mir eben Sorgen wegen Rico. Der Böning hat seinen Hund nachts draußen gelassen, wenn er über Land war. Du nimmst doch deinen Rico immer mit rein. Du musst dir keine Sorgen machen, Lennart. Das will ich mal sagen. Stimmt, Bönings Carlos war ja ein Husky. Sag ich doch. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus aufs See. Dieser Reimann war ein windiger Hund. Oder sagt man Windhund? Wie auch immer, jedenfalls Finanzierung und Geldanlagen. Muss ich mehr sagen? Na und, Komma, Fragezeichen ist ja wohl nicht verboten. Er trieb Geld für was weiß ich auf, Windkraft, Seniorenanlagen, Bürohäuser, Tanker. Den Anlegern verspricht er eine Rendite, die vielversprechend aussieht, aber sich nicht realisieren lässt. Also bezahlt er sie aus späteren Anlegern und die wieder aus noch späteren. Er muss also unendlich viel Anleger sammeln, bis irgendwann einmal das Objekt etwas abwirft. In der Regel geht man vorher in Insolvenz. Die Angemeierten können dann noch ein paar Verluste abschreiben und das war's. Er selbst kommt natürlich nicht zu kurz dabei. Ist das legal? Och, alles ist legal, solange es keinen Kläger gibt. Überlassen wir den toten Herrn Reimann den Kollegen vom Wirtschaftsdezernat in Hamburg, oder? Na, was ist? Da sind noch ein paar offene Fragen. Reimann hat sich vor sehr kurzem neue Schlösser einbauen lassen. Und wer diese Frau Bürgermeister zum Freund hatte, hatte mit Sicherheit auch Feinde. Sprotte? Ja? Hier hat er sich übrigens in der letzten Nacht zielsicher betrunken. Sprotte übrigens musste putzen. Mhm. Noch ein Kaffee? Nee, es reicht. Wann ist ein Reimann bei dir weg? Ja, hab ich Ihnen doch schon gesagt. So gegen 2:30. Um 3 hat er angerufen. 1,5 Stunden später, ein bisschen lange, um sich in der Kälte zu verlaufen. Und dann fehlen uns noch 1,5 Stunden zwischen seinem Besuch bei Frau Kruschke und seinem betrunkenen Eintritt hier bei Sprotte. Außerdem lügt die Frau Bürgermeister oder sagt nicht alles. Woher weiß denn das? Sowas hört meiner Mutter Sohn. Kann sein, wir finden für alle offenen Fragen harmlose Antworten, aber finden müssen wir die erst. Was also? An dem Schlüsselbund, das Sie bei Reimann gefunden haben, war kein passender Schlüssel für sein Haus. Und? Ich verstehe das einfach nicht. Jetzt, Rico, das ist Angelika, die Bürgermeisterin. Lennart, du? Dass es dich so spät noch rumtreibt. Rico wollte noch spazieren. Ach so, Rico wollte noch spazieren gehen. Hm? Wie geht's? Du bist doch nicht gekommen, mich das zu fragen. Bönings Hund ist tot, wusstest du das? Bönings Hund? Erst Bönings Hund, dann Reimann. Komisch, ja. Bist du deswegen gekommen, um mir zu sagen, dass ein Hund tot ist? Man macht sich so seine Gedanken. Vielleicht kannst du jetzt wieder ruhig schlafen, Angelika, Frau Bürgermeisterin. Du bist verbittert, Lennart, ich verstehe das. Aber wir haben alle verloren, belassen wir es dabei. Hattest du Streit mit dem Reimann? Warum sollte ich mit ihm Streit gehabt haben? Wir haben uns gut verstanden, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren. Ihr hattet Streit miteinander. Lennart, red nicht so einen Scheiß. Du schwitzt, Angelika. Komm, Rico, die Angelika ist zu dünn zum Fressen. Plesso, das ist der Kollege Brückner. Ja. Bitte nehmen Sie Platz. Guten Morgen. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Wie ist das passiert? Ja, anscheinend hat sich Ihr Mann in alkoholisiertem Zustand verlaufen und ist im Schilf am Bodden eingebrochen. Er ist erfroren. Mein Beileid. Sie meinen, er war besoffen? Als er die Kneipe verließ, lallte er. Er trank so gut wie keinen Alkohol. Er trug das Zeug nicht. Können Sie uns ein paar Fragen beantworten, Sie verstehen? Ja, wenn ich kann, kann ich. Und falls Sie meinen, Sie müssen auf mich Rücksicht nehmen, nee. Die Bürgermeisterin sagte mir, Sie lebten in Scheidung. Ist das richtig? Das ist richtig. Wann haben Sie sich getrennt? Ich habe mich vor 3 Jahren von ihm getrennt. Können Sie uns den Grund sagen? Ich bin studierte Betriebswirtin. Ja. Verzeihung, ich verstehe nicht. Tja, wir hören zu. Ja. Als wir... Als wir vor 18 Jahren geheiratet haben, besaß Franz eine gutgehende Firma, in der ich mich um eine Anstellung beworben hatte. Als er zögerte, habe ich ihn geheiratet und bekam die Stelle. Wir machten Finanzdienstleistungen, Wirtschaftsprüfungen, Kreditbeschaffung, Börsenplatzierung, Gründerberatung, alles sowas. Es lief gut. Ich trat als Gesellschafterin in die Firma ein. Dann kam der Osten und Franz auf die Idee mit den Anlegergeschäften. Und von da an ging es bergab. Die schleichende Krise tat das ihre. Ich kümmerte mich um das Kerngeschäft, aber Franz nahm immer mehr Geld raus, um die Verluste seiner anderen GmbHs auszugleichen. Ich sperrte meinen Anteil am Stammkapital und der Streit begann. Franz weihte mich nicht mehr in seine Geschäfte ein. Ich bekam kalte Füße und die Scheidung wäre die Notbremse gewesen. 3 Jahre sind eine lange Zeit. Wem sagen Sie das? Seit 3 Jahren bemühe ich mich um eine saubere Trennung, damit sich die Anwälte an uns nicht dusselig verdienen. Aber Franz betreibt verdeckte Buchführung. Dafür gibt's unter Umständen Knast. Naja, dem wenigstens ist er entkommen. Die Frau Kruschke, die hat mir auch gesagt, dass sie oft mit ihrem Mann über Projekte, wie sie sagt, gesponnen hat, die der Gemeinde ein paar Steuereinnahmen mehr einbringen. Franz spinnt keine Projekte. Das Denken hat er schon lange aufgegeben. Er machte Nägel mit Köpfen, bevor er Nägel hatte. Franz verbrannte Geld im großen Maßstab. Ich fürchte sogar, seins auch. Wie sieht es denn nun für Sie aus? Ich erbe ein schwer überschaubares Gestrüpp von Firmen, deren einziges Haben ihr Soll sein wird. Sein Tod hat mich leider tief reingeritten. Sie hatten ja, wie Sie sagten, trotz der Trennung Kontakt miteinander. Hat sich Ihr Mann in letzter Zeit verändert gezeigt? Fühlte er sich bedroht? So dumm war er auch nicht, dass er sich nicht bedroht gefühlt hat. Allerdings dumm genug, um nicht zu begreifen, dass seine größte Bedrohung er selbst war. Er hat vorgestern oder vor 3 Tagen neue Schlösser ins Haus einbauen lassen. Kennen Sie das Haus in der Heide? Ich wohne hier im Hotel. Wir müssen uns da mal umsehen. Ich habe den Schriebs zwar noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ach, machen Sie, was Sie für richtig halten. Wie lange bleiben Sie? Ich nehme an, dass ich Formalitäten zu erledigen habe. Und er muss ja trotz allem begraben werden. Danke, Frau Reimann. Ich habe noch eine Bitte. Oh Gott, das Erste, was ich machen werde, ist meinen Geburtsnamen zurückholen. Um was geht's? Ja, es hilft nichts, aber ich muss Sie so lange noch Reimann nennen. Oder gnädige Frau. Möchten Sie etwas Honig, Frau Reimann? Ja, gerne. Wenn wir etwas finden sollten, etwas Geschäftliches, was wir Dösbattel nicht verstehen, würden Sie uns dann zur Hand gehen? Ich muss mir den Kram sowieso irgendwann reinziehen. Wenn ich Ihnen helfen kann, warum nicht? Der Kollege vom Schlüsseldienst ist da. Wir können in die Heide fahren, will ich mal sagen. Ja, das haben Sie aber schnell hingekriegt, Hübner. Der erste Schlüsseldienst, den ich angerufen habe, war auch schon der richtige. Das nennt man Talent. Ja? Na, dann wollen wir den Herrn mit den Schlüsseln nicht länger warten lassen. Haben Sie was dagegen, wenn ich doch mitkomme? Wie die Dinge aussehen, gehört das aus Ihnen. Ja, war vor 3 Tagen schon mal hier Schlösser einbauen. Aber kommt gern her, prima Anreise, das lohnt sich. Wochenende ist am besten. Menschen, die ihre Schlüssel verlieren, sichern meinen Arbeitsplatz. Was war denn vor 3 Tagen? Ja, der Herr Reimann rief an, weil er seinen Schlüssel verloren hatte. Er hatte das Schloss in der Hintertür aufgebohrt, weil er bei der Kälte kein Fenster einschlagen wollte. Ja, ich habe ihm 2 neue Schlösser eingebaut, 1 vorn und 1 hinten. Fertig. Um das Siegel muss ich mich ja wohl nicht scheren. Machen Sie nur. So, die Tür ist offen. Ich habe mir das Haus ganz anders vorgestellt. Nein, ich hatte mir gar nichts vorgestellt. Ohne Franz ist es wahrscheinlich schön. Schade. Wieso schade? Es wäre doch wohl Leichenflederei. Oh Mann, ich komme mir vor wie das berühmte Schwein, das ins Uhrwerk guckt. Der Computer funktioniert nicht. Lassen Sie mich mal sehen. Ja, ist kein Wunder, die Festplatte ist ausgebaut. Ach. Aha, na bitte. Langsam wird's ja doch ein Fall für uns. Ich hab aber auch noch was anderes gefunden. Was denn? Besser gesagt, ich vermisse einiges. Das hier ist sein Heiligstes. Normalerweise trägt er es immer bei sich. Er muss wirklich durch den Wind gewesen sein, dass er sein Notizbuch in einem Mantel hat stecken lassen, den er nicht anhatte. Was ist da? Skizzen, Kostenvoranschläge, ja, Notizen eben. Hier sind Notizen für eine Reha-Klinik hier auf der Insel. Davon hat die Kruschke auch gesprochen. Und? Hier steht ein Name, Onyx. Onyx ist ein Halbedelstein und es war so eine Marotte von ihm, solche Namen. Und ja, der Hinweis auf zwei Ordner und die sind nicht zu finden. Geht ihr mal was essen? Ich horche mal bei den Nachbarn. Endlich kommt mal jemand. Wie? Wegen Carlos. Wer ist Carlos? War, nicht ist. Carlos war mein Husky. Ach, das tut mir aber leid. Was ist ihm denn passiert? Sind Sie nicht von der Polizei? Doch, Plesso, Hauptkommissar. Sag ich doch. Vergiftet hat man ihn, den Carlos. Einfach vergiftet. An der Kette war er. Keine Gefahr für keinen. Außerdem war er ein gutmütiger Hund. Er hat nur ab und zu mal geheult, wenn ihm was nicht gepasst hat. Ach nee. Wer macht denn sowas? Ich dachte, das sagen Sie mir. Sind Sie denn nicht wegen Carlos hier? Wer weiß. Vielleicht bin ich das. In den letzten 4 Tagen. Was war da hier Besonderes? Ich hab's ja schon gesagt. Man hat Carlos umgebracht. Da war ich gerade über Land. Und sonst? Es liegt ja Schnee. Ist ja nicht viel Betrieb hier draußen. Da haben Sie recht. Nur bei Reimann drüben. Obwohl der Mann inzwischen tot ist. Wann haben Sie Reimann das letzte Mal gesehen? Nur an dem Tag, als ich Carlos tot vorm Haus fand. Da ging er gerade in sein Haus. Hat er sich bei Ihnen eine Bohrmaschine geborgt? Bohrmaschine? Warum sollte er? Um sein Schloss aufzubohren. Es liegt eine im Schuppen, vielleicht wusste er das. Sie meinen, er hat Carlos? Nee, die beiden kannten sich gut. Carlos übrigens mit C, das ist wichtig, wegen der Abstammung. Ohne Hund und Frau ist das Leben hier verflucht einsam. Ich will mal so sagen, wenn es da einen toten Hund gibt und einen toten Mann, dann kümmern wir uns zuerst um den toten Mann. Schaffen Sie den Hund in die Gerichtsmedizin, Kollege Hübner. Den wird doch der Böning schon längst vergraben haben. Dann buddeln Sie ihn eben wieder aus. Mann, Mann, Mann, Mann. Alle sind ja ganz verrückt von wegen dem Köter. So? Wer denn noch? Lennart Gottschalk rennt rum und erzählt jedem von dem Hund. Natürlich im Computer gehabt haben. Trotzdem fehlt jede Menge Papier, Briefverkehr, Kontoauszüge, Rechnungen. Gerade bei krummen Sachen ist eine Buchhaltung unerlässlich. Wäre er mit seiner Festplatte erpressbar gewesen? Was denken Sie denn? Wir hätten uns in den Fall gar nicht eingemischt, wenn wir nicht vor ein paar Tagen einen anonymen Brief gekriegt hätten. Einen anonymen Brief? Kümmert euch mal um Franz Reimann, ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Ich wollte dem widersprechen. Sind Sie von der Polizei? Ich bin Martin Brückner, das ist Frau Reimann. Ach. Und wer sind Sie? Gottschalk Lennart. Bei mir war doch ein ganz anderer Bulle. Oh, Sie können ruhig Bulle sagen, das war mein Kollege Ole Plesso. Kann ich Ihnen trotzdem helfen? Sie sind Frau Reimann. Die Frau von dem... Ja, kannten Sie Franz? Wen kennt man schon? Ich habe ihn gefunden. Da draußen, tut mir leid. Sie sehen so ganz anders aus. Er war ja auch nicht mein Bruder. Stimmt auch wieder. Ja, wollen Sie irgendetwas aussagen, was mit der Sache zu tun hat? Was für eine Sache? Hatten Sie mit meinem Mann etwas zu tun? Zu tun? Ich? Nein. Ich bin nur gekommen wegen Bönings Hund. Aber das ist wohl mehr Manu Hübners Angelegenheit. Entschuldigung, ich wollte nicht gestört haben. Oh, hallo, Herr Gottschalk. Ja, schönen Tag noch. Was wollte denn der? Das wusste er wohl selbst nicht so genau. Irgendwas mit einem Hund. Bönings Hund etwa? Was? Na, Carlos mit C. Das C ist wichtig bei Hunden. Carlos ist tot. Oh, ein toter Hund. Der Nachbar von Franz Reimann kommt zurück von Land und findet seinen Hund vergiftet oder erstochen, ich weiß nicht mehr, vor seinem Haus. Wenig später lässt Reimann die Schlösser auswechseln und ich bekomme einen anonymen Brief. Sag mal, wie viele Leute sind hier überhaupt im Spiel? Das ist eine gute Frage. Der Briefschreiber will unsere Nasen auf Reimann stupsen, weil er selbst nicht genügend in der Hand hat, um Anzeige zu erstatten oder sich einfach nicht traut. Der Festplattendieb hat wahrscheinlich was in der Hand, aber kommt nicht damit raus. Entweder hat er selbst Dreck am Stecken oder etwas mit Reimanns Tod zu tun. Wir müssen mit Frau Kruschke reden. Ich möchte, dass Sie mitkommen, Anne. Ich darf Sie doch Anne nennen, oder? Ja, dann umgehen wir dieses Reimann. Sowohl als auch. Sie dürfen und ich komme mit. Oh, gleich drei Polizisten. Soll ich mich geehrt fühlen oder wie ein Schwerverbrecher? Das ist Frau Reimann und das ist mein Kollege Martin Brückner. Wussten Sie, dass bei Reimann eingebrochen worden war? Ja. Und warum haben Sie bei unserem letzten Gespräch nichts davon gesagt? Ich habe dem keine Bedeutung beigemessen. Wann ist denn der Einbruch gewesen? Als er über Land war. Der Herr Böning war auch über Land? Ja. Das mit dem Hund hat mir Lennart Gottschalk erzählt. Gottschalk hat Ihnen das erzählt? War er denn hier bei Ihnen? Bei mir zu Hause. Hat Reimann Ihnen gesagt, was gestohlen wurde? Nein. Keine Ahnung. Wirklich nicht? Wenn Sie mir nicht glauben, brauchen Sie nicht das zu fragen. Er muss Ihnen erzählt haben, was gestohlen wurde. Hat er nicht. Sonst wüsste ich's ja. Sagt Ihnen der Begriff Onyx etwas? Onyx? Was soll das sein? Was war mit der Reha-Klinik? Womit? Sie haben mir doch selbst davon erzählt. Ich habe Kurklinik gesagt, nicht Reha. Aber das war nur geträumt, Wunschdenken. Da war in Wirklichkeit nicht dran zu denken. Mein Mann arbeitete daran seit mindestens 2 Jahren. Er hätte es nicht angefangen, ohne ein Grundstück wenigstens in Aussicht zu haben. Frau Kruschke, halten Sie uns für so naiv? Gut. Wir haben, das kann schon 2 Jahre her sein, Anträge an die zuständigen Ministerien gestellt. Was denn für Anträge? Zusätzliches Bauland zu bekommen. Natürlich abgelehnt. Man kann auch bereits bebautes Land kaufen. Da sieht die Sache schon anders aus. Dann braucht man nur noch die Baugenehmigung. Hier verkauft doch keiner. Grundbesitz ist die Genehmigung zum Gelddrucken. Ich kenne Franz Reimann. Er hatte seine Methoden. Erst füttern, dann abziehen. Ich verstehe kein Wort. Um welches Grundstück sollte es sich denn handeln? Wenn er tatsächlich ein Grundstück im Auge gehabt hat, dann hat er mir das nicht gesagt. Wer könnte ein Interesse daran haben, diesen Plan zu vereiteln, indem er ihn an die große Glocke hängt? Wie soll ich das verstehen? Jemand hat uns einen Brief geschrieben. Wir sollten mal den Herrn Reimann unter die Lupe nehmen. Wer? Tja, wer? Wir sind noch nicht fertig miteinander, Frau Kruschke. Kommen Sie, Anne, Martin. Hören Sie sich das mal an. Hier, Reimann, Franz. Hilfe. Ich habe mich verirrt. Ich habe was getrunken. Vom Weg ab. Jetzt bin ich hier eingebrochen. Im Schiff. Ich sehe keinen Weg mehr. Wo sind Sie? Auf Hiddensee. Versuchen Sie, aus dem Wasser zu kommen. Wir schicken Hilfe. Bewegen Sie sich. Schlafen Sie nicht ein. Sie können auch weiter mit mir sprechen, wenn es Ihnen hilft, wach zu bleiben. Die Verbindung ist von Reimann unterbrochen worden, aus welchem Grund auch immer. Die Kollegin hat noch ein paar Mal versucht, zurückzurufen, aber er hat vielleicht in seiner Panik das Telefon ganz abgestellt. Merkwürdig. Was? Reimann, Franz. Franz hätte sich nicht so gemeldet. Er hätte sich auch im Suff, falls das überhaupt bei ihm vorstellbar war, ganz normal gemeldet. Reimann. Schlimmstenfalls Franz Reimann. Ach. Ist es eine andere Stimme? Es liegt nicht an der Stimme. Es ist nicht seine Sprache. Er klingt auch gar nicht panisch. Danke, Kollegin. Sie waren uns eine große Hilfe. Lassen Sie mir das Gerät? Ja, sicher doch. Das Telefon haben wir leider noch nicht gefunden. Suchen Sie es trotzdem weiter. Ist klar. Wir sehen uns. Ja. Sie haben doch gefragt, was er gesagt hat, als er hier los ist. Mir ist da noch was eingefallen. Wie gesagt, er war nur unter Vorbehalt zu verstehen. Als ich ihm vorgeschlagen habe, hier zu pennen, nuschelte er, er müsse noch irgendwo hin. Danke, Sprotte. Alles klar. Jetzt bin ich mal. Irgendein Hiddenseher hat, aus welchem Grund auch immer, zu viel Geld im Sparstrumpf und kein allzu großes Vertrauen zu den Banken. Aber Grundbesitz, der bebaut werden kann. Franz verspricht ihm eine anständige Rendite bei einer Geldanlage. Dann kommt die Rendite aber nicht so zustande wie versprochen, sondern nur dann, wenn er sein Grundstück für das ultimative Projekt zur Verfügung stellt und als Anleger beteiligt wird. Man macht seinen Kunden zur Geldquelle. Wenn du Geld irgendwo reingesteckt hast, musst du immer weiter nachschießen, damit du auch mal die Chance hast, was zu verdienen. Sehe ich das richtig an? Franz Reimann hat einen oder mehrere Partner gebraucht. Das liegt auf der Hand. Mehrere Partner und sehr viele Anleger. Vielleicht hat Angelika Kruschke nasse Füße gekriegt. Vielleicht hatte Franz Reimann sie zu fest im Griff. Sie wusste, dass Reimann für mehrere Tage über Land war. Vielleicht wusste sie auch, dass Böning ebenfalls nicht auf der Insel war. Vor dem Heulen des Hundes hatte sie Angst. Also hat sie vorsorglich Gift mitgenommen. Dumm von ihr, wenn es so war. Aber man muss ihr zugutehalten, dass sie als Einbrecher-Amateur ist. Sie bohrte Reimanns Schloss auf und holte sich, was sie belasten könnte. Wir werden das Haus auf den Kopf stellen und schließlich ein paar Spuren finden. Wegen Einbruchs und Vergiften eines Hundes kriegen wir die Dame ran. Da wette ich meine Pension drauf. Als Reimann den Einbruch bemerkt, gerät er in Panik. In eine Panik, die er schließlich nicht mehr beherrschte. Und die ihn mit einer Flasche Schnaps zu Angelika Krusch getrieb, statt bei Hübner Einbruch und Diebstahl anzuzeigen. Und dann hatte er eine absurde Idee. Oder jemand anderes brachte ihn darauf. Und welche? Ich kann es mir denken. Er hat sich sein Opfer zum Täter gedacht. Dazu hätte er nicht mal Schnaps gebraucht. Dann Wetter. Wann fahren Sie endlich bei der Kriminalpolizei? Oh, das kann ich mir nicht leisten. Ich werde Geld verdienen müssen. Also klärt mich mal jemand auf, bitte. Reimann ist von einem Hund gebissen worden. Also, er hat ihn nicht ein Hund im Wasser gefunden. Da kann doch sowas passieren. Ja, schon. Aber er hat sich gebissen worden. Ach. Vielleicht gestattet man mir auch nicht, dumm sterben zu müssen. Wie willst du denn das beweisen, Ole? Gottschalk, die Tür war nicht abgeschlossen. Ist sie nie. Tun Sie sich keinen Zwang an. Wollen Sie Kaffee oder Schnaps, oder? Beides? Oh, erstmal Kaffee. Frau Reimann, kennen Sie ja schon. Guten Tag. Setzen Sie sich. Ja, danke. Sie lebten getrennt, Frau Reimann, stimmt's? Ja, stimmt. Wahrscheinlich spricht das für Sie. Es ging immer um Ihr Grundstück, stimmt's? Nicht nur um meins. Es gibt Menschen, die soll man besser nicht kennenlernen. Ich war so dumm, ihn überhaupt in mein Haus gelassen zu haben. Das erste Mal kam er zum Angrillen. Das ist so üblich hier in der Heide. Der als erster im Jahr grillt, lädt die Nachbarn ein. Ich hatte da gerade das Grundstück meiner Eltern verkauft und einige Hektar Weideland. Damals hat sich alles um Aktien gedreht. Die Börse wurde zum Volkssport. Ich wollte nicht als Blödmann dastehen und mein Geld unter der Matratze verschimmeln lassen. Aber ich hatte keine Ahnung von dem drumherum. Und den Banken traute ich nicht über den Weg. Er hat ihr Geld in die Hand genommen und ihnen das Blaue vom Himmel versprochen. 15% sollte es abwerfen. Im ersten Jahr bekam ich noch 3%. Dann kam die Jammerei. Wenn er kein Baugrundstück auf der Insel auftreiben könne, sei alles weg. Ich wollte zurückhaben, was noch übrig war. Erst einmal müsse das Geld seine Arbeit machen, hat er gesagt und gelacht. Ich habe meinen Sohn in Kalifornien angerufen. Er setzte sich sofort ins Flugzeug und kam her. Als der sich die Papiere durchgelesen hatte, war eine Stille im Haus. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und es kann hier schon mal sehr still sein. 15% Rendite bei nicht mal 1% Wirtschaftswachstum. Was macht Ihr Sohn? Er ist Physiker. Jedenfalls wollten wir Reimer nicht noch das Grundstück hinterher schmeißen. Zuerst hat er versucht, mich zu überreden. Dann gedroht, schließlich gebettelt. Ganz zum Schluss hat er Angelika geschickt. Hätten Sie denn nicht zum Rechtsanwalt gehen können? Ein Rechtsanwalt war dabei, als wir die Vereinbarung unterzeichnet haben. Er hat mich auf das Risiko hingewiesen. Man ist auch noch taub, wenn man verblendet ist. Ist das alles wirklich legal? Nein, sie ist unmoralisch, meinetwegen sittenwidrig. Er würde nicht gern ohne Arbeit reich werden. Strafbar ist es nur, wenn das Geld veruntreut wird. Und bei Franz gab es immer eine doppelte Buchführung. Und dann haben Sie den Entschluss gefasst, Reimann eins auszuwischen. Ich habe gar nichts geplant. Ich habe ihn so gehasst, dass ich ihm bei jeder Gelegenheit eine übergezogen hätte. Aber es gab lange Zeit keine. Er ging mir aus dem Weg. Nur an diesem Tag kam er nachts 10 zu mir. Da war er zwar betrunken, aber noch zu verstehen. Er faselte was von einem Einbruch in sein Haus, den ich begangen haben soll, und dass er mich anzeigen werde. Ich habe ihn rausgeschmissen und ihm gesagt, dass ich Rico auf ihn hetzen werde, wenn er noch einmal mein Grundstück betritt. Ich hatte schon geschlafen, als er wieder vor dem Fenster grölte. Da war er schon sturzbesoffen und kaum noch zu verstehen. Ich bin mit Rico raus. Ich habe nicht gehört, was er gebrüllt hat. Irgendwelche Leute, die er mir schicken wolle, sowas in der Art. Komischerweise spürte ich keine Wut, eher Befriedigung. Ich weiß, es ist keine Leistung, mit einem besoffenen Katze und Maus besser Hund und Knochen zu spielen. Rico und ich haben ihn Richtung Schiff getrieben, in aller Ruhe. Er konnte ja nicht mehr so schnell. Und da erst habe ich mir das ausgedacht. Das war kein Plan. Er hatte mich selbst darauf gebracht mit dem Einbruch. Ich habe Rico ihn kurz fassen lassen, dann habe ich dem Reimann eine auf den Solarplexus gegeben, dass ihm für einen Moment die Luft wegblieb, ihm die Schlüssel weggenommen und das Telefon und habe Rico gesagt, dass er auf den Hundesohn aufpassen soll. Warum nicht das ganze Schlüsselbund? Hatte er noch eins? Ich habe da gesucht, wo ich meine Schlüssel habe, in der Hosentasche. Da war ein neues Schlüsselpaar. Ich bin in sein Haus und habe Unterlagen gesucht. Haben Sie eigentlich einen Computer, Herr Gottschalk? Sehe ich so aus? Es war alles ausgeräumt. Ich weiß das, weil ich öfter da war. Er hatte alles beiseite geschafft. Oder es war jemand anders vor mir da. Wollen wir nicht doch einen Schnaps? Ich friere, wenn ich mich daran erinnere. Gerne. Meinetwegen. Er war schon tot, als ich zurückkam. Erfroren mit einem glücklichen Gesicht. Ich beneidete ihn. Tja. Hier, Reimann, Franz. Hilfe. Ich habe mich... Reimann, Franz. Das machen nur Leute vom Dorf, nicht wahr? Wo viele den gleichen Nachnamen haben, wie hier auf der Insel. Da hätte ich mich wohl gleich mit Gottschalk Lennart melden können. Ihr Mädchen, das Haus gehört ja Ihnen. Ihre Schlüssel. Danke. Wieso haben Sie den Notruf abgegeben? Panik macht manchmal schlau. Ich war durch den Wind. Ich war in Panik. Ich wollte ihm schaden. Ich wollte ihn demütigen. Ich wollte ihm eins auswischen. An den Tod habe ich nicht gedacht. Es waren die Spuren. Unsere Spuren, die von Rico und mir, die mussten sich erklären lassen und gleichzeitig zertrampelt werden. Ah, ich verstehe. Sie mussten es sein, der ihn finden würde. Das erklärte dann die Spuren. Und die Feuerwehr musste ihn die ganze Nacht an einem anderen Ort suchen, damit, wenn Sie dann anrufen und sagen würden, dass Sie jemanden im Schilf gefunden haben, die schon so fertig und übernächtigt werden, dass Sie an nichts weiter denken würden, als den Mann zu bergen. Scheiß was auf irgendwelche Spuren, die noch dazu erklärbar sind. Mann, Gottschalk. Das ist ja fast Schach gewesen. Der Schnaps wird kalt. Sie haben schon auf uns gewartet, nicht wahr? Ich hätte auch zu Ihnen kommen können. Ich wusste, dass ich nicht lange der Hüter meines Geheimnisses sein werde. die ganze Wissenschaft heutzutage, was man alles so im Fernsehen sieht. Herr Gottschalk, ich werde Ihnen einen guten Anwalt besorgen. Sagen Sie Lennart, Mädchen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wer könnte uns einen Brief geschrieben haben, dass wir uns mal um Reimann kümmern sollen? Wann? Vor ein paar Tagen. Keine Ahnung. Jeder, der mit ihm zu tun hatte. Außer Angelika Kruschke. Da kommen einige zusammen. Ich weiß leider nicht. Ich hätte mir einiges erspart. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Der Lennart, es gibt Dinge, will ich mal sagen. Nicht nur die Augen offen halten, Hübner, auch die Ohren. Breitgetretene Gerüchte gab es ja wohl genug. Danke, Anne. Sie haben uns sehr geholfen. Ich danke Ihnen auch. Sie bleiben noch? Ja, vielleicht freunde ich mich doch noch an mit dem Haus. Und ich werde mich um den Herrn Gottschalk kümmern. Sagen Sie Lennart, Anne. Es gibt viele Gottschalks hier. Also, halten Sie die Ohren steif. Wir müssen aufs Land. Noch was, Anne. Ja? Geben Sie dieser kleinen, schönen Insel eine Chance. Begraben Sie den Franz Reimann in Hamburg. Die Freie und Hansestadt wird es aushalten. Versprochen. Wenn Sie sich anfreunden mit dem Haus, sehen wir uns vielleicht mal wieder. Wäre nicht schlecht. So, also dann, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Kollege Hüben. Das will ich auch mal sagen, ne? Nur, dass Sie nicht ganz unschuldig sind an dem Tod von dem Herrn Reimann Franz. Wieder das? Sie hätten dem toten Hund etwas mehr Beachtung schenken sollen. Wer denkt denn gleich so was Schlimmes, will ich mal sagen. Sag mal, habe ich das vorhin richtig verstanden, das mit dem Wiedersehen? Na und? Ich bin geschieden und sie ist Witwe. Ganz rein, wo der Leuchtturm steht, wo das weite Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und dort ist mein Zuhause. Ein toter Hund. Kriminalhörspiel von Werner Buß. Musik Frank Meerfort. Es spielten Karl Kranzkowski, Stefan Kaminski, Micha Klobe, Katharine Stojan, Steffi Kühnert, Klaus Mannchen, Friedhelm Tock, Shorty Scheumann, Simone von Sklinitzky und Jennifer Weist. Ton Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Frank Meerfort. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur